In unserer heutigen Erzählung, die Reise nach Brügge, lässt die Schriftstellerin Catherine Mansfield genau das, eine nicht näher beschriebene Beobachterin, tun. Gehen wir also mit ihr auf die Reise, sperren Augen und Ohren auf und geben uns den Eindrücken hin. Es liest Marianne Lochert. Sie haben eine Dreiviertelstunde, sagte der Gepäckträger. Sie haben fast eine Stunde, meine Dame. Geben Sie ihn in die Gepäckaufbewahrung. Eine deutsche Familie, deren Gepäckstücke säuberlich in eine Art seltsamer Hosenbeinlinge aus Segeltuch eingeknüpft waren, nahm den ganzen Platz vor der Theke ein. Und ein homöopathischer junger Geistlicher, dessen schwarze Krawatte über sein Hemd baumelte, stand dicht neben mir. Wir warteten und warteten, denn der Mann in der Gepäckaufbewahrung konnte die deutsche Familie nicht loswerden, die ihm aus ihrer Begeisterung und ihren Gesten zu schließen anscheinend die Vorteile so vieler Knöpfe erklärte. Endlich ergriff die deutsche Familienmutter die ihr gehörende Segeltuchtasche und begann sie zu öffnen. Der Mann in der Aufbewahrung zuckte die Achseln und wandte sich mir zu. Wohin? Fragte er. Nach Ostende. Warum wollen Sie ihn hier einstellen? Ich sagte, weil ich lange warten muss. Er brüllte. Der Zug läuft 2:20 Uhr ein. Blödsinn, ihn herzubringen. Hey, du da, hau ab. Mein Träger verzog sich. Der junge Geistliche, der zugehört und zugeschaut hatte, lächelte mich strahlend an. Der Zug steht schon da, sagte er. Er ist schon eingelaufen. Sie haben nur noch ein paar Minuten. In meiner Nervosität glaubte ich, ein Zwinkern in seinem Blick wahrzunehmen, aber ich rannte zum Zeitungsstand. Als ich zurückkam, hatte ich meinen Träger verloren. In der qualvollen Hitze rannte ich den Bahnsteig auf und ab. Die ganze reisende Menschheit schien einen Träger zu besitzen und sich seiner zu erfreuen, ausgenommen ich. Wütend und elend sah ich, wie sie mit der Schadenfreude von Erhitzten mich beobachteten, die noch sehr viel erhitzter war. Man kann einen Hitzschlag bekommen, wenn man bei solchem Wetter rennt, sagte eine dicke Dame, die ihre Weintrauben schnabulierte, ein Abschiedsgeschenk. Dann erfuhr ich, dass der Zug doch noch nicht eingelaufen war. Ich war am Folkestone-Express entlang gerannt. Auf einem höheren Bahnsteig entdeckte ich meinen Träger, der auf meinem Koffer saß. »Ich hab gewusst, dass Sie sowas machen würden«, erklärte er überlegen. »Beinahe wäre ich gekommen und hätte Sie geholt. Ich habe Sie von hier aus gesehen.« Ich sank in ein Raucherabteil zu 4 jungen Männern, deren 2 sich von einem blassen Jüngling mit Spazierstock verabschiedeten. »Also dann leb wohl, alter Junge. Furchtbar nett, dass du aufgekreuzt bist. Hab dich gleich erkannt, hab den gleichen schlagsigen Gang wiedererkannt. Und jetzt hör mal, wenn wir wiederkommen, machen wir uns einen lustigen Abend, was? Großartig von dir, dass du gekommen bist, alter Junge.« Letzteres von einem Schmeichler, der sich eine Zigarre anzündete, als der Zug abfuhr und zu seinem Kameraden gewandt sagte, »Furchtbar netter Knabe, aber lieber Himmel, was für ein Langweiler.« Sein Kamerad, der ganz in Maulwurfsfarbe auftrat, Pelz, Socken und Haar, lächelte sanft. Ich nehme an, dass sein Gehirn die gleiche Farbe hatte, da er sich als ein so sanfter und teilnahmsvoller Zuhörer erwies. In der Ecke mir gegenüber saß ein schöner junger Franzose mit krausem Haar und einer Uhrkette, von der ein silberner Fisch, ein Ring, ein silberner Schuh und eine Medaille herunterbaumelten. Er blickte die ganze Zeit aus dem Fenster und zuckte dabei leicht mit der Nase. Von dem 4. Mitreisenden war hinter seinem Gepäck nichts zu sehen als ein paar brauner Schuhe und eine Nummer vom Snarks Summer Annual. »Hör mal, mein Alter«, begann der Schmeichler, »ich möchte all unsere Unterkünfte ändern. Verstehst du, die Abmachungen, die du getroffen hast, die möchte ich alle unter den Tisch fegen. Macht's dir was aus?« »Nein«, sagte der Maulwurf mit matter Stimme. »Aber warum?« »Ach, ich hab's mir gestern Abend im Bett überlegt und ich lass mich hängen, wenn ich einsehe, warum wir 15 Schilling zahlen sollen, obwohl wir nicht mögen. Begreifst du?« Der Maulwurf nahm seinen Kneifer ab und behauchte die Gläser. »Ich will dich natürlich keineswegs verunsichern«, fuhr der Schmeichler fort, »weil es ja schließlich dein Plan war. Du hast mich aufgefordert und ich will ihn nicht um die Welt in Unordnung bringen, aber ich meine nur, du begreifst, ja?« Der Maulwurf gab etwas anderes zu bedenken. »Ich fürchte, man wird mir Vorwürfe machen, weil ich dich ins Ausland verschleppt habe.« Sofort erzählte ihm der Schmeichler, wie begehrt er gewesen sei. Von nah und fern hätten Leute, die den ganzen Monat August besetzt waren, ihm geschrieben und ihn gebeten, zu ihnen zu kommen. Er bearbeitete das Herz des Maulwurfs, indem er die über ganz England verstreuten sehnsüchtig seiner harrenden Familien und leeren Stühle aufzählte, bis dem Maulwurf nur noch die Wahl zwischen Weinen und Schlafen blieb. Er wählte das Zweite. Alle schickten sich an, einzunicken, ausgenommen der junge Franzose, der ein Taschentuch aus seiner Jacke holte und es liebevoll auf den Knien festhielt, während er auf das heiße, staubige Land hinausstarrte. In Shorncliffe hielt der Zug. Totenstille. Nichts war zu sehen als ein großer, weißer Friedhof. In der späten Nachmittagssonne sah er fantastisch aus. Marmorengel in voller Lebensgröße schienen in dem braunen Gelände über einem trübseligen Picknick der Dahingeschiedenen aus Shorncliffe die Aufsicht zu führen. Ein weißer Schmetterling flog über die Schienen. Als der Zug aus dem Bahnhof schlich, sah ich ein Plakat, das die Zeitschrift Athenäum anzeigte. Der Schmeichler grunzte und gähnte und schüttelte sich in die Wirklichkeit zurück, indem er mit dem Geld in seiner Hosentasche klimperte. Er gab dem Maulwurf einen Rippenstoß. »Hör mal, wir sind gleich da. Kannst du mir die widerlichen Golfschläge aus dem Gepäcknetz langen?« Mein Herz war betrübt ob der nächsten Zukunft des Maulwurfs, doch er war fröhlich. Er erbot sich, mir in Dover einen Träger zu besorgen und schnallte meinen Sonnenschirm in meine Plaidrolle ein. Wir sahen das Meer. »Es wird widerlich stürmisch sein«, sagte der Schmeichler. »Dir wird's übel, was?« »Hör mal, ich weiß einen Tipp gegen Seekrankheit. Du musst dich auf den Rücken legen, platt, verstehst du, und dein Gesicht zudecken und nichts als Kekse essen.« »Dober«, schrie ein Schaffner. Mit dem Betreten des Laufstegs kehrten wir England den Rücken. Ein weibliches Wesen, dem man meilenweit die Engländerin ansah, ließ ihr Französisch hören und wir s'il vous plaiten gemeinsam an Deck, merciten einander auf den Treppen und pardonten uns nach Herzenslust im Salon. Die Stewardess stand am Fuß der Treppe, ein stämmiges, abschreckendes Geschöpf mit Pockennarben im Gesicht, die Hände unter einer geschäftstüchtig aussehenden Schürze verborgen. Unsere Grüße erwiderte sie mit einstudierter Gleichgültigkeit und hakte im Geist bereits ihre Opfer ab. Ich ging in die Kajüte hinunter, um meinen Hut abzunehmen. Eine alte Dame hatte sich bereits häuslich eingerichtet. Sie lag auf einer weiß-rosa Couch, war ringsherum in einen schwarzen Schal eingehüllt und fächelte sich mit einem schwarzen Federfächer. Ihr graues Haar war zur Hälfte mit einem Spitzenhäubchen bedeckt und aus dem schwarzen Faltenwurf und den rosa Kissen schimmerte ihr Gesicht mit reizender, zeitloser Würde hervor. Ein leises Rascheln und Düfte von Kampfer und Lavendel rahmten sie ein. Während ich sie ansah und an Rembrandt und aus irgendeinem Grund an Anatole France dachte, platzte die Stewardess herein und stellte ein Klappstühlchen ans Kopfende, breitete eine Zeitung aus und knallte ein Gefäß hin, das ziemlich genau einer blechernen Backform glich. Ich ging an Deck. Das Meer war leuchtend grün mit rollenden Wogen. Frankreichs Schönheit und künstliche Blüte hatte die Hüte abgenommen und das Haar in Schleier gehüllt. Eine Anzahl junger deutscher Männer stellte in hellen wie Pyjamas zugeschnittenen Anzügen promenierend ihren charakteristischen Leibesumfang zur Schau. Franzosen in Familiengruppen, das weibliche Element auf Liegestühlen, die Herren in anmutiger Haltung an die Reling gelehnt, unterhielten sich bereits mit einer Leidenschaft, die ein Vorbote von Spannungen ist. In einer geschützten Ecke fand ich einen Stuhl vor einer Trennwand, in die unglücklicherweise ein Fenster eingelassen war, das den hindurchspähenden Neugierigen ein endloses Vergnügen verschaffte, da sie die kühnen und tapferen Gemüter beobachten konnten, die bugwärts strebten und von den Wellen durchnässt und ausgepeitscht wurden. In der ersten halben Stunde nahm das aufregende Spiel, nass zu werden und sich zu behaupten, an gefährliche Stellen zu stürzen und umzukehren und sich abtrocknen zu lassen, sie restlos in Anspruch. Dann verblasste der Reiz und die Grüppchen zerstreuten sich schweigend. Man konnte sie beobachten, wie sie gespannt auf den Ozean starrten und gähnten. Sie fröstelten und wurden schnippisch. Plötzlich rappelte sich eine junge Dame in weißwollenem Cape mit kirschroten Schleifen aus ihrem Liegestuhl hoch und schwankte zur Reling hinüber. Wir beobachteten sie mit leiser Anteilnahme. Der junge Mann, neben dem sie gesessen hatte, rief ihr nach: »Fühlst du dich besser?« Verneinende Geste. Er richtete sich auf. »Soll ich dir den Kopf halten?« »Nein«, zuckten die Schultern. »Soll ich dir eine Jacke umhängen?« »Ist es vorbei? Willst du dort stehen bleiben?« Er sah sie mit unendlichem Zartgefühl an. Ich beschloss bei mir, Männer nie wieder als teilnahmslos zu bezeichnen und bis zu meinem Tode an die alles besiegende Macht der Liebe zu glauben. Habe es jedoch nie auf eine Probe ankommen lassen. Ich ging hinunter, um zu schlafen. Ich lag gegenüber von der alten Dame und beobachtete die Lichter, die über die Decke spielten, und die Wellenspritzer, die auf den Bullaugen funkelten. Selbst bei der kürzesten Seereise verliert man alles Zeitgefühl. In der Kajüte unten ist man stundenlang oder tagelang oder jahrelang. Niemand weiß es oder kümmert sich drum. Man kennt alle Passagiere bis zur Abgestumpftheit. Man glaubt nicht mehr an Land unter den Füßen. Das Pendel hat dich erwischt und träge hin und her schwingend festgehalten. Das Licht verblasst. Ich schlief ein und erwachte erst, als die Stewardess an mir rüttelte. »In 2 Minuten sind wir da«, sagte sie. Hilflose Damen, aus Neptuns Umarmung entlassen, knieten auf dem Fußboden und suchten ihre Schuhe und Haarnadeln. Nur die würdevolle Greisin blieb tatenlos liegen und fächerte sich. Sie sah mich an und lächelte. »Grâce à Dieu, c'est fini«, zitterte ein Stimmchen so fein, dass es an einem Faden aus Spitze zu hängen schien. Ich hob die Augen. »Oui, c'est fini.« »Vous allez à Strasbourg, madame?« »Nein«, antwortete ich, »Brügge.« »Wie schade«, sagte sie und schloss ihren Fächer und das Gespräch. Ich konnte mir nicht vorstellen, weshalb, aber ich hatte Visionen von ihr und mir, wie wir im gleichen Bahnabteil reisten und ich sie in ihren schwarzen Schal hüllte, wie sie sich in mich verliebte und mir ungeahnte Mengen an Geld und Spitzen hinterließ. Diese Traumgedanken verfolgten mich, bis ich an Deck stand. Der Himmel war tintenblau und sehr viele Sterne funkelten. Unser kleines Schiff zeichnete sich in der klaren Luft in scharfen Umrissen ab. »Haben Sie Ihre Fahrkarte?« »Ja, die Fahrkarte wird verlangt. Fahrkarte vorweisen.« Wir wurden über den Laufsteg gequetscht und ins Zollgebäude gegängelt, wo Träger unser Gepäck auf lange Holztische hieften. Ein alter Mann mit Hornbrille prüfte es schweigend. »Mitkommen«, schrie der gaunermäßig aussehende Mensch, dem ich meine irdische Habe anvertraut hatte. Er sprang auf einen Schienenstrang und ich sprang ihm nach. Er stürmte einen Bahnsteig entlang und wich den Reisenden und den Obstständen mit der Sicherheit eines Filmhelden aus. Ich belegte einen Platz und ging hinaus, um mir Obst an einem kleinen Stand zu kaufen, wo es Weintrauben und Rhinokloden gab. Die alte Dame war auch da und stützte sich auf den Arm eines großen, blonden Mannes in Weiß mit flatternder Krawatte. Wir nickten uns zu. Mit ihrer zarten Stimme sagte sie: »Kauf mir 3 Schinkenbrote, mon cher.« »Und etwas Kuchen?«, fragte er. »Ja, und vielleicht eine Flasche Limonade.« »Die Romantik hat mich genasführt«, dachte ich und kletterte in den Wagen. Der Zug glitt aus dem Bahnhof. Die Luft, die durch das offene Fenster hereinblies, duftete nach jungen Blättern. In der Finsternis erschienen plötzlich Teiche aus Licht. Als ich in Brügge eintraf, läuteten die Glocken und weiß und geheimnisvoll schien der Mond auf die Grand Place. Tja, und da war die Reise ganz unspektakulär zu Ende. Viele akustische Schnappschüsse, Zufallsbekanntschaften, fantasierte Lebensgeschichten, ein Nebeneinander von Eindrücken. Die Reise nach Brügge, 1911 von Catherine Mansfield geschrieben, gelesen von Marianne Lochert.